Aus diesem Grund hatte Pjotr Petrowitsch beschlossen, sich sofort nach der Ankunft in Petersburg zu erkundigen, wie die Sache eigentlich sei und falls nötig vorzubeugen und sich bei unserer jungen Generation ein wenig einzuschmeicheln. Dabei rechnete er auf Andrej Semjonowitsch und bis zu seinem Besuch bei Raskolnikow hatte er schon bestimmte Phrasen aus fremder Quelle nachzusprechen gelernt. Gewiss gelang es ihm bald, Andrej Semjonowitsch Lebesjetnikow als einen äußerst flachen, einfältigen und unbedeutenden Menschen zu erkennen. Aber diese Erkenntnis hatte Pjotr Petrowitsch keineswegs beruhigt oder ihn sicherer gemacht. Selbst wenn er sich überzeugt hätte, dass auch alle anderen Progressisten eben solche kleinen Dummköpfe seien, auch dann würde sich seine Unruhe nicht gelegt haben. Im Grunde interessierten ihn all diese Lehren, Gedanken, Systeme, mit denen Andrej Semjonowitsch sich sofort auf ihn gestürzt hatte, ganz und gar nicht. Er hatte sein eigenes Ziel. Er wollte bloß schnell, ja unverzüglich erfahren, was hier vorging und wie. Hatten diese Leute einen Einfluss oder nicht? Würden sie ihn kompromittieren, wenn er dies oder jenes unternehme oder nicht? Und wenn sie es täten, was würden sie dabei, fragte er sich, im Auge haben? Worauf hatte man es jetzt eigentlich abgesehen bei diesen Enthüllungen? Ferner, konnte man sich ihnen nicht in irgendeiner Weise anpassen und sie gegebenenfalls täuschen, wenn sie tatsächlich Einfluss hatten? Sollte man es tun oder lieber nicht? Konnte man nicht zum Beispiel durch ihre Vermittlung seine eigene Karriere fördern? Mit einem Wort, es gab hunderte von Fragen. Dieser Andrej Semjonowitsch Lebesjetnikow war ein kraftloses und skrofulöses Männlein von kleinem Wuchs. Er war Beamter in irgendeiner Behörde. Er hatte auffallend blondes Haar und Koteletten, auf die er sehr stolz war. Seine Augen waren fast immer entzündet. Er hatte ein ziemlich weiches Herz, in seinen Reden jedoch lag etwas sehr Selbstbewusstes, ja zuweilen etwas außerordentlich Herausforderndes, was im Vergleich zu seiner kleinen Gestalt meist lächerlich wirkte. Amalia Iwanowna rechnete ihn zu ihren angeseheneren Mietern, da er nicht trank und seine Miete pünktlich bezahlte. Alles in allem war Andrej Semjonowitsch tatsächlich etwas dumm. Aus Liebhaberei hatte er sich den Progressisten und der jungen Generation verschrieben. Er war bloß einer aus der bunt zusammengesetzten, unübersehbaren Legion trivialer Menschen, kränklicher Frühgeburten und dünkelhafter Halbgebildeten, die nichts ordentlich gelernt haben, sich aber sofort an die unbedingt allermodernste Idee anhängen, um sie im Handumdrehen zu verflachen und alles im Nu zur Karikatur zu machen, auch wenn sie selbst manchmal in der aufrichtigsten Weise der Sache dienen wollen.